Die Religion ist darüber hinaus das sinnstiftende Element unseres Lebens schlechthin. Sie erlaubt es uns, unsere Handlungen und unser Denken in einen größeren metaphysischen Rahmen einzuordnen. Die tausend kleinen Aufgaben des Lebens sind dann nichts anderes als die atomisierten Bestandteile der größeren Herausforderung, der wir uns im Leben zu stellen haben, uns für das Gute zu entscheiden und dafür einzutreten, und zwar gerade dann, wenn es unbequem ist und die Umstände widrig werden. Damit Religion als Tragwerk einer freiheitlichen Ordnung funktionieren kann, muss sie jedoch eine Reihe konkreter Bedingungen erfüllen, die über das geschriebene Wort, das religiöse Narrativ hinausgehen. Sie braucht einen institutionellen Rahmen. Sie muss ihre Botschaft erfolgreich an die Mehrheit der Menschen eines Landes vermitteln, damit diese Mehrheit eben dem freiheitlichen Wertegerüst folgt und das nicht aus Opportunismus, sondern aus Überzeugung tut. Und sie muss es vermeiden, dass ihre Repräsentanten sie verfälschen, um ihre persönlichen Ideenwelten eines Herz-Jesus-Sozialismus in die Köpfe der Gläubigen zu tragen. Das ist derzeit unser Problem mit der Kirchenhierarchie, vor allem in Deutschland, dem Land der Kirchensteuer und des Kardinalsmarxismus. Religion und Glauben müssen stattdessen die einzig wahre Caritas des freiwilligen Teilens predigen. Sie steht im diametralen Gegensatz zur erzwungenen sozialistischen bürokratischen Umverteilung, die sich letztlich auf die Drohung von Gefängnis und Waffen stützt. Denn das sind die ultimativen Zwangs- und Machtmittel des Steuerstaates, der diese Umverteilung organisiert. Was wir stattdessen brauchen, ist einerseits eine Renaissance des institutionalisierten Christentums, also auch eine Stärkung der Kirchen, und zugleich ihre Abnabelung vom Staat. Dafür muss die Kirchensteuer abgeschafft werden. Bereits in meinem Buch »Die bürgerliche Revolution« habe ich ausführlich über die negativen Folgen der Kooptation der Kirchen durch den Leviathan des Sozialstaats geschrieben. Die Kirchensteuer ist das Vorhängeschloss vor diesem Gefängnis, dieser babylonischen Gefangenschaft unter der Knute der Bürokratie, in die sich die Kirche, insbesondere in Deutschland, freiwillig begeben hat. Sie ist deshalb so stark, weil sie das Sozialunternehmen Kirche zu einem Sozialkonzern Kirche macht. Ihr Millionenheer an Beschäftigten macht die Kirchen zu einem Wirtschaftsfaktor, ihre Bischöfe und Kardinäle zu CEOs von Konzernen mit der gleichen Attitüde, der gleichen Eitelkeit, dem gleichen Drang in das Rampenlicht des gesellschaftlichen Lebens, in die Talkshows, die Empfänge im Bellevue und was das Hofschranzenleben einer entgleisten Pöbelherrschaft und Oligarchie sonst noch so zu bieten hat. Wer sich die Bilder ansieht, wie sich das vermeintliche Bodenpersonal Gottes zum Beispiel in Gestalt des EKD-CEOs Bedford Strom vor passender Kulisse, Meer, Berge mit Prophetenblick in die Ferne das neue Frömmeln in Szene setzt, der weiß, welche Bedürfnisse dort in Wahrheit bedient werden. Das sind nicht mehr die spirituellen Bedürfnisse der Gläubigen. Das sind die Eitelkeiten von Amtsträgern. Die Dienstautos werden immer fetter, während die Seelsorge Stück für Stück auf der Strecke bleibt.